Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 112 Fotoshooting. Jawohl, darum geht's heute auch in den Themen. Aber wie ihr im Hintergrund hört, das zweite Mal, dass das Intro heute läuft. Denn, ja, ich habe es letzte Woche vergessen in der ersten Version. Wurde dann darauf hingewiesen, dass das überhaupt nicht funktioniert. So, ja, das geht schon mal gar nicht. Und ja, dann habe ich noch schnell das Intro reingeschnitten und nochmal neu die Episode hochgeladen, sodass dann die neue Fassung mit Intro vorhanden ist. Aber nichtsdestotrotz musste ich natürlich mein Versprechen einlösen, dass dafür das Intro heute doppelt abgespielt wird. Also bitte. Ja, genau. Schulden werden eingelöst. Ja, das ist wie mit der Rache. Ja, die gibt's auch irgendwann serviert. Und weil wir von Rache reden, sind wir schon beim ersten Thema, nämlich bei Samsung. Die haben nämlich eine Android-Kamera vorgestellt. Auch nachdem ja letzte Woche, wie ich schon gesagt hatte, Nikon bereits eine Android-basierende Kamera veröffentlicht hat, beziehungsweise angekündigt hat, mit Gingerbread 2.3. Die Samsung-Kamera läuft unter Ice Cream Sandwich, wenn ich das richtig weiß, ganz genau, und bietet auch ein vollwertiges, eine vollwertige Android-Oberfläche, die in einem 4,8 Zoll Touchscreen integriert ist. Aber natürlich im Mittelpunkt liegt ja die Kamera, die einen 16-Megapixel-Sensor hat und das ist natürlich das Allerwichtigste, ein richtiges, gutes Objektiv mit 21-fach optischen Zoom. Und das ist natürlich klar das Wichtigste bei der Kamera. Übrigens ist es Jelly Bean drauf, 4.1, ich habe das gerade eben nochmal nachgelesen, Jelly Bean, ich weiß nicht, warum mir das noch mit dem Ice Cream Sandwich im Kopf rumgeistert. Bevor ich jetzt mich hier vertief in die Sache, was bedeutet das jetzt im Allgemeinen, erstmal ist es sinnvoll, mit Android-Kameras. Kann man damit was anfangen? Nun, eigentlich ist die Antwort, das kommt darauf an. Denn was kann man mit einer Kamera anfangen? Nicht mehr und nicht weniger wird man erstmal mit der Samsung-Kamera anfangen können. Das ist eine gute Kompaktkamera, keine Spiegelreflex oder ähnliches System. Es gibt jetzt diese Systemkameras, die zwar keinen Spiegel haben, aber dafür eben ein auswechselbares Objektiv. Das ist hier nicht der Fall. Das ist eine Kompaktkamera, die man eben bequem mitnehmen kann und trotzdem gute Bilder machen kann für diese Klasse von Kameras eben. Samsung ist ja kein Unbekannter, was Kameras betrifft. Die haben schon sehr, sehr lange Kameras, sogar auch recht gute Kameras in einem gewissen Segment. Deswegen verwundert es eigentlich, dass Samsung nicht sowas schon viel früher gemacht hat. Ja, wahrscheinlich hatten die auch sich gefragt, ja, was bringt uns das, wenn wir Android jetzt hier einbauen in der Kamera? Was bringt das für uns? Was bringt das für die Nutzer? Ich habe es eben gesagt, es ist ein vollwertiges Android-Gerät, das da quasi hinten dran steht. Das ist auch korrekt soweit. Ob man damit telefonieren kann oder nicht, da gibt es jetzt noch unterschiedliche Berichte. Einige behaupten, ja, es ist möglich, damit zu telefonieren über Headset. Andere sagen, nein, das geht nicht. Da muss man wohl abwarten, bis das Gerät auf dem Markt ist. Fakt ist allerdings, dass eine 3G-Verbindung, dass es eine 3G-Verbindung gibt. Warum sollte eine Kamera eine 3G-Verbindung haben? Ganz klar. Damit können die Bilder eben direkt automatisch zum Beispiel auf Google Plus hochgeladen werden oder mit Apps wie Auto-Uploader eben auch zu x beliebigen anderen Diensten auch mehrfach. Ja, beispielsweise kann man die zu Picasa und Facebook und Flickr hochladen gleichzeitig und auch noch zu Dropbox. Bei mir sieht es zum Beispiel so aus, ich lade die Vollversion auf Dropbox und der Rest wird mit einer Begrenzung 2048 Pixel maximal in einer Richtung hochgeladen auf Google Plus. Auf Google Plus hat man ja da unendlich Speicherplatz quasi, wenn man das tut, diese Bilder hochladen in dieser Auflösung, und dann hat man da natürlich schon ein Fotoalbum in ausreichender Qualität, ohne dass man großartig jetzt noch was macht. Ich sortiere die danach natürlich brav ein, die Fotos, ja, und teile die dann auch für die Öffentlichkeit, wenn es denn öffentlich ist, auf Google Plus. Ansonsten ist es natürlich privat, es wird also automatisch privat abgeloadet und erst nach Freigabe können die Leute das sehen. So viel also dazu. Danach wird also die Vollversion auf Dropbox, wie gesagt, hochgeladen nochmal. Und Dropbox bietet da auch jetzt ja einige Möglichkeiten dafür. Das Ganze geht aber eben nur, wenn man die Fotos mit dem Handy macht. Und ja, tatsächlich, das ist auch ein Grund, warum ich abgehalten werde, mir eine normale Kompaktkamera zu kaufen, obwohl die unbestreitbar viel bessere Bilder macht und auch viel bessere Videos. Das darf man nicht vergessen. Heute hat jede Kamera, inklusive dieser Samsung-Kamera, auch eine recht gute Videofunktion, die teilweise einem normalen Camcorder in nichts nachsteht. Ja. Es ist schon sehr schön, aber wie gesagt, was nützt mir das, wenn ich dann umständlich mit einer Software die Bilder erstmal auf dem Computer rüberschaufeln muss und dann nochmal vom Computer wieder in die Cloud bzw. zu Google Plus hochladen oder zu Facebook? Das ist einfach ein Umweg, den ich nicht mehr bereit bin zu gehen und viele andere Leute eben auch nicht mehr. Und deswegen werden die Kameras ja in den Handy immer beliebter. Früher hat man gesagt, ja, Quatsch, das ist überhaupt nichts, ja. Damit kann man keine vernünftigen Bilder machen. Heute sind sie zumindest schon so ausgereift, die Kameras in den Handys, dass man, ja, sagen wir mal, akzeptieren kann, wenn man normale, schnell mal ein Bild machen will, dass das okay ist. Aber die Leute nutzen halt teilweise die Kamera in den Handys bereits exklusiv. Das heißt, sie haben gar keine andere Kamera mehr. Und das hängt eben auch damit zusammen, weil eben das Sharing auf Webseiten eigentlich das A und O ist. Ich finde eigentlich, für mich gibt es gar keinen Sinn mehr, ein Bild zu machen, das ich daheim irgendwo hab und vergammelt. Das ist für mich schon sinnlos. Ja? Ich möchte die Bilder auch nach außen bringen, jedenfalls die meisten, ja, nicht alle um Himmels Willen, aber die meisten möchte ich nach außen bringen und möchte die eben auf verschiedenen Plattformen dann benutzen können. Und jetzt kommt natürlich hier diese Kamera, mit der alles möglich ist, was man vorher mit dem Android-Handy machen konnte, mit dem Bild, inklusive Bildnachbearbeitung, ja, Editierung, inklusive Filmnachbearbeitung und Editierung und dieses automatische Sharing dann eben, ja, das man da machen kann. Und beispielsweise auch andere Scherze wie zum Beispiel Livestreams auf Ustream senden von unterwegs. Auch das ist dann natürlich möglich mit solchen Kameras, was vorher eben nicht funktioniert hat. Also, sind die Kameras sinnvoll? Ich würde sagen, auf jeden Fall sind die sinnvoll. Für wen sind die sinnvoll? Einfach für die Hobby, nicht Fotografen, aber für die, sag ich mal, Hobbyisten, die eben nur einfach ihrer Beschäftigung nachgehen wollen und davon Fotos machen wollen. Also Urlaubsbilder in normaler Qualität, ja. Dafür sind diese Android-Kameras momentan geeignet. Vielleicht gibt es ja auch demnächst mal eine Spiegelreflex oder eine Systemkamera mit Android, dann kommen wir wieder in ganz andere Gefilden. Aber hier ist auch dann die Frage, bis zu wie viel Megapixel Auflösung ist es dann sinnvoll, eben diese Auto-Sharing-Funktion überhaupt noch zu nutzen. Bei mir wird das so gemacht, wenn ich heimkomme, wird es per WLAN automatisch übertragen. Ich muss das nicht unbedingt jetzt unterwegs gleich vor Ort übertragen. Ja, aber auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, dass so Autoblogging, ja, ein Autofotoblog, automatisches Fotoblog vielleicht doch interessant ist, wo man dann einfach Point and Shoot und dann wird es automatisch hochgeladen, sofort öffentlich sichtbar und ja, direkt vor Ort, das wäre dann auch eine Idee, für was man das eben benutzen kann. Ja. Also für die normalen, sag ich mal, Leute, die eben mit normalen Bildern zufrieden sind, mit 16 Megapixel, wie dieses Samsung die hat, und Nikon wird da sicherlich nichts nachstehen, was die Foto, die Bildqualität an sich betrifft. Ja. Also sind man beide. Also vor allem Nikon hat natürlich da einen Namen zu riskieren. Samsung hat, wie gesagt, auch einen eigentlich ein recht guter Name in diesem Bereich der Kompaktkameras. Da kann man auch nichts sagen. 21-fach Zoom, das allein ist natürlich schon eine Offenbarung für die Android-Fotografie, weil das ist eben das, was mit einem normalen Handy nicht funktioniert. Was ist es denn jetzt? Ein Handy mit Kamera oder ein Kamera mit Handy? Auf jeden Fall eine Kamera mit integrierter Smartphone-Funktionalität. Ja. Und das ist ganz wichtig, dass man das so deutlich sagt. Das ist eine Kamera. Alles andere, was da geht, ist Bonus. Bonus. Es ist hier, dreht sich alles um die Kamera. Von daher wird es wohl nicht ein Handy ersetzen. Genauso wie damals auch ein Handy nicht gleich die Kamera ersetzt hat. Ja. Es mag auch hier dann Leute geben, die sagen, ja gut, okay, ich habe jetzt die Kamera dabei, mit denen kann ich auch telefonieren über Headset, brauche ich mein Handy nicht mehr, alles klar. Gut, okay, aber das wird nicht die Masse sein, genau wie jetzt eben auch die zum Beispiel viele Teenies jetzt zwar sagen, okay, hier, ich habe eine Kamera im Handy, die ist ausreichend, ich brauche keine Kamera mehr mitzunehmen. Werden dann halt eben auch ein paar Leute sagen, okay, ich habe jetzt hier eine Kamera mit Handy, da brauche ich kein Handy mehr mitzunehmen. Ja, es ist kompliziert. Aber ich denke, dass eben hier die Schwerpunkte ganz klar gelegt sind. Kamera, Kamera, Kamera und die Smartphone-Funktionalität hinten drauf. Ja, man kann Angry Birds spielen. Ja, man kann eben die anderen Apps benutzen, die Geocaching-Apps. Für Geocacher ist es vielleicht auch eine ganz, ganz tolle Geschichte, weil die jetzt auch sehr gute Fotos machen können von ihren Cache-Touren, ja, und gleichzeitig aber auch diese Kamera zum Cachen nehmen können, eben mit cGeo beispielsweise als Geocaching-Applikation. Ja. Und ich denke, da werden auf jeden Fall genug Möglichkeiten offen sein. Es wird, und da mache ich mir überhaupt gar keine Illusion, es wird am Preis hängen. Ja. Was wird diese Kamera kosten? Und wie viel sind die Leute bereit dafür zu zahlen? Sie darf nicht teurer sein als eine normale Kamera in diesem, sage ich mal, oberen Kompaktkamerabereich. Ja, und das hört bei mir bei 300 € auf. Wenn sie also mehr als 300 € kostet, ist es vorbei. Ja, für mich jedenfalls. Das ist meine persönliche Meinung, ganz klar. Da sehe ich halt eine Grenze. Für ein paar Euro mehr kriege ich schon einen Angebotspreis für eine Spiegelreflexkamera, eine digitale. Da brauche ich, da kann ich dann auch, sag ich mal, von der Qualität, wenn ich danach gehe, ja, auch wieder darauf verzichten, auf die Android-Oberfläche sozusagen, würde ich mir dann eben auch überlegen, ganz klar. Weil ich will ja das haben, sozusagen, was ihr eben gesagt habt, eben die Möglichkeit, ein besseres Foto zu machen mit Android und das eben mit Auto-Upload und so weiter zu versehen. Aber da bei diesem Preis, ab 300 € würde ich dann sagen, nee, dann mache ich das so wie weiter bisher mit dem Handy, nehme ich das auf, ja. Und so ein Spiegelreflex kommt dann höchstens mal in Betracht, wenn ich eben Bilder machen will, die jetzt dann eben unbedingt höher sein müssen von der Qualität her, aber die nicht unbedingt jetzt gleich automatisch geuploadet werden. Ich bin zu faul, deswegen habe ich keine Spiegelreflexkamera. Das ist mir alles viel zu umständlich mit dem Uploaden von Bildern, die 40, 50 Megabyte haben, ja, im RAW-Format. Und ja, deswegen wird eben diese Sache für solche Leute wie mich quasi ideal. Aber eben die Preise müssen akzeptierbar sein, akzeptabel sein. Die müssen eben dann bei unter 300 € definitiv liegen. Die Verbraucher, die werden da vielleicht überhaupt gar nicht danach gehen. Die sehen vielleicht, ah ja, gut, da hat man mehr Möglichkeiten für das Bild zu machen. Ah ja, man kann es in mein privates Album auch so hochladen, ohne dass ich da über einen Computer gehen muss. Das wird für viele Leute sehr, sehr gut sein. Aber da wird dann natürlich die Frage sein, hier ist die Kamera mit Android-Oberfläche, die das kann, für 300 Euro. Oder was weiß ich, wie viel die dann kostet. Und hier ist die normale Kompaktkamera für 159 Euro, die in der Bildqualität quasi nichts nachsteht, aber eben diese Funktionalität nicht hat. Und dann werden sich die Leute überlegen, 150 Euro für die Bequemlichkeit, ja oder nein. So wird der normale Konsument entscheiden. Der wird jetzt nicht gleich auf die Knie fallen, wenn er hört, da ist Android mit drauf. Ja, weil das sagt er, ja, pff, kann das gute Bilder machen, das Android da, ne? Ja, so ist es halt, ganz klar. Und man muss sich allerdings mal, ich habe das dann den Artikel ja verlinkt, man muss sich diese Linse mal angucken, da wird ganz schnell klar, dass die doch eine große Lichtausbeute haben wird. Ein weiteres Problem bei den kleinen Handylinsen natürlich, ja, es kann gar nicht so viel Licht aufgenommen werden, dass das Bild in verschiedenen Lagen auch akzeptabel wird, ja. Und ja, also ich muss sagen, ich würde mich freuen, unter 300 Euro vielleicht sogar, wenn man mal so ein bisschen, ja, träumen darf, 250 Euro und schon ist das Ding gekauft, ja. Ganz klar. Und ja, wenn wir sehen, wo das hingeht, also die sprießen jetzt aus dem Boden raus, diese Kameras. Und ich schätze mal, da wird noch einiges kommen von verschiedenen Herstellern, wie gesagt, Nikon. Polaroid hat es ja schon vor einiger Zeit gemacht. Dann eben jetzt Nikon mit einer klasse Kamera und eben jetzt Samsung mit einer richtig beeindruckenden Leistung. Und man schätzt, dass das verbaute System entweder eines Galaxy S2 oder sogar eines Galaxy S3 entspricht. Aber wie gesagt, da weiß man noch nicht so 100% genau. Da muss man warten, bis die Kameras dann tatsächlich im Laden stehen. Und da kann man mehr dazu sagen. Ja, das war eigentlich schon das Thema für heute. Und das ist sicherlich noch was, wo uns auch noch weiter beschäftigen wird. Wie gesagt, weil ja noch einiges kommen wird. Aber ich komme jetzt erstmal noch zu den News. Da gab es nämlich auch ein paar interessante Geschichten. Beispielsweise der Amazon App Store ist in Europa gestartet. Jawohl. Wer es noch nicht weiß, ihr könnt hingehen, könnt euch die Amazon App, die komischerweise nur über die Amazon.com-Seite bis jetzt abrufbar ist und installierbar ist, auf euer Handy laden und dann habt ihr die Möglichkeit auch von Europa aus die Sachen zu installieren. Auch hier gibt es Angebote, eine App pro Tag kostenlos, die normalerweise was kosten würde. Und es gibt auch einige exklusive Apps, allerdings nur ganz, ganz wenige, die es nur bei dem Amazon, nur im Amazon App Store gibt. Ja, warum ist das jetzt nicht Thema gewesen, Thema der Woche? Warum? Ich habe den Store installiert auf meinem Nexus S. Außer dass das Handy also ein bisschen langsamer geworden ist. Es hat tatsächlich angefangen, etwas zu ruckeln. Das ist gleich wieder verschwunden, als ich das deinstalliert habe. Wenn das nicht nur eine Einbildung war von mir, dann würde das meine Eindrücke bestätigen, weil der App Store wird im Hintergrund immer laufen und überprüft natürlich, ob zum Beispiel Updates und so weiter vorliegt. Also wieder ein zusätzliches Programm, das im Hintergrund läuft, Speicher braucht, Ressourcen braucht, Batterie braucht. Ja. Dann hat das Teil ganze 25 Megabyte installiert. 25 Megabyte. Ja, man kann es nicht auf die SD-Karte legen. Das heißt, es wird Hauptspeicher verbraucht. Absolut geht das so nicht. Finde ich absolut unmöglich. Und nein, tut mir leid. nicht noch ein App Store drauf. Ich weiß nicht, wo jetzt der Knick war bei mir. Ich habe ja die ganze Zeit gewartet, dass der App Store bei uns endlich startet von Amazon. Jetzt ist er da und ich bin nicht begeistert, weil ich eben das Gefühl habe, dass die App zu viele Ressourcen verbraucht. Das habe ich auch schon gemerkt bei der Kindle-App. Wenn ich die auf dem Galaxy Tab 7 starte, also vorher läuft alles wunderbar, optimal, kein Problem, dann starte ich die Kindle-App, beende diese und möchte irgendeine andere App starten, die speicherintensiv sind oder viel Rechenleistung brauchen, dann geht das Tablet in die Knie und stürzt sogar ab. Starte ich die Amazon-App, die Amazon Kindle-App vorher nicht, geht das Programm einwandfrei. Und das ist mit einigen Programmen, die viel Speicher und viel Rechenzeit brauchen, bei mir der Fall. Also ist es definitiv hier auch wieder ein Teil, wie ich immer sage, so ein Memory Hog, ja, und ein CPU-Ressourcenfresser, der da im Hintergrund noch werkelt, obwohl man die App bereits beendet hat. Ja. Ich hab das nicht weiter verfolgt, weil das nervt mich sehr und ja, also ich mach's dann einfach immer so, ich schieß die App dann manuell ab, wobei ich da auch manchmal das Gefühl habe, dass das nicht immer das Wahre ist, weil das sind wohl noch andere Tasks offen, die ich so nicht sehe mit einem ungerouteten Gerät. Also das ist schon ziemlich, ich sag's mal deutlich, ist schon ziemlich mies programmiert momentan diese Amazon-Apps. Ja. Und der Store macht da keine Ausnahme. Der zieht quasi das Nexus S schon so runter, dass es merkbar ist bei mir. Und da habe ich natürlich keine Lust drauf. Zumal auch, und das muss ein Bewusstsein, wenn man Programme vom Amazon App Store installiert, muss diese App Store-Anwendung installiert bleiben. In dem Moment, wo man diese App Store-Anwendung deinstalliert, kann der Kopierschutz nicht mehr kontrolliert werden von dem Programm und das installierte Programm gibt eine Fehlermeldung aus, dass der Amazon App Store installiert sein muss. Das heißt, auch hier sind wieder Abfragen drin, zusätzlich natürlich über diese App Store App laufen, ja, und eben da DRM-Zertifikate abfragen. Gut. Also, wer aber das natürlich will, ich kann es verstehen, diese kostenlose App pro Tag ist schon ziemlich verführerisch, ja. Das muss ich sagen, wie oft habe ich dann neidisch in die USA geschaut, als die hier sich diese kostenlosen Apps installieren konnten und wir mussten dafür viel Geld zahlen. Das sind also manchmal richtig teure Apps drin, die kostenlos herunterzuladen sind. Legal natürlich, ja. Ist ja über den Amazon App Store. Aber ich hatte testweise mal die amerikanische App drauf. Die hat komischerweise, zumindest die Version, die vor etwa 4, 5 Monaten aktuell war, die hat jedenfalls das Nexus S nicht so heruntergezogen, wie jetzt diese neue App. Und ich denke, das hat auch nichts mit dem deutschen Markt und dem US-Markt zu tun, sondern eher mit der App, dass die eben mit der Zeit eben mehr Ressourcen wieder frisst. 25 Megabyte für einen App Store ist nicht akzeptabel, ich sag's gleich, da ist noch nicht mal der Cache-Speicher mit eingerechnet, der gebraucht wird. Ja, also gut. Was soll man sagen? Ich bin froh, dass es den Amazon App Store gibt und jeder, der eben hier sich damit arrangieren kann, dass man vielleicht ein bisschen Performance von seinem Gerät verliert. Das dürfte zum Beispiel bei Dual-Core-Geräten dürfte das überhaupt nicht mehr auffallen. Da wird man sicherlich dann Spaß und Freude daran haben. Leute, die ein etwas, sagen wir mal, schwächeres Handy haben, sollten das erstmal testen, bevor sie jede Menge Programme, Apps kaufen im App Store. Wie gesagt, die App Store, die Market-App von Amazon, die muss installiert bleiben. Gut, so viel dazu. Google Now hat ebenfalls ein Update bekommen für Jelly Bean auch und das bringt jetzt lokale Warnungen und die Sportergebnisse kann man jetzt manuell festlegen. Und ja, neben American Football und Baseball, ja, Ich bin American Football Fan. Ja. Pittsburgh Steelers, go. Die werden Super Bowl Champion dieses Jahr. Das steht fest. Was? Hat jemand was dagegen gesagt? Ja, okay, ja, Glück gehabt. Kann man jetzt auch Bundesliga-Vereine mit reinbringen? Die kann man auswählen und dann bekommt man eben immer aktuelle Informationen über, also vor dem Spiel, während dem Spiel und nach dem Spiel. Und Erinnerungen zum Beispiel, dass man es auch nicht versäumt, ja, hier sofort die Arbeit einzustellen und an den Fernseher zu kriechen und dort schnell anzuschalten und zu schauen. Ja. Oder man kann sich eben auch Live-Ergebnisse einblenden lassen, besonders für die Leute, die jetzt nicht unbedingt das sehen wollen, aber immer aktuell bleiben wollen, was das Ergebnis betrifft. Für die ist das natürlich wunderbar. Also, das kann man jetzt schön einstellen bei Google Now. Mir hat eben jetzt auch gefallen, dass es sogenannte öffentliche Alarme gibt. Ich habe leider noch überhaupt keine Infos, ob diese öffentliche Warnungen, also die, ich sag mal, Notfall Mitteilungen auch in Deutschland funktionieren. In den USA auf jeden Fall werden zum Beispiel Sturmwarnungen oder Erdbeben per Alarm jetzt in Google Now sofort angezeigt, so dass man weiß, in der Gegend, wo man sich befindet, dass man jetzt zum Beispiel Vorbereitungen treffen muss, ja, wenn zum Beispiel eine Sturmwarnung angesagt ist. Diese Sturmwarndienste gibt es natürlich auch in Deutschland. Das Unwetterwarnung.de ist zum Beispiel, das ist das offizielle sogar, und die haben zum Beispiel hier so ein Warnsystem, nein, ist nicht mehr Unwetterwarnung.de, nein, muss mal gucken. Auf jeden Fall gibt es da auch in Deutschland Warnsysteme, die hier auf zum Beispiel Schlechtwetter Ereignisse da abzielen. Und natürlich auch andere Naturkatastrophen damit einbeziehen. Aber ob das jetzt ausgewertet wird von der Google Now Anwendung hier in Deutschland, das kann ich leider nicht sagen. Ich bleib aber da dran und werde es rausfinden. Schön wäre das, wenn das hier auch europaweit funktionieren würde. Gerade wenn man zum Beispiel in Europa irgendwo hinfährt und da will man nicht unbedingt von einem Unwetter überrascht werden. Oder andere Naturkatastrophen, die sich da anbahnen können. Beispielsweise auch Überschwemmungen. Okay. Also, dann habe ich noch was gefunden. Ein Galaxy Tab 7 Zoll 2. Das hat einfach so vor mir gelegen. Ha, da habe ich mir es geschnappt und habe es gleich mal unter die Fittiche genommen. Und ich muss sagen, mir gefällt das wirklich sehr, sehr gut. Es sieht schnieke aus. Ich habe die weiße Version gesehen. Das Display, es war wirklich ungelogen. Ich habe zuerst gedacht, ach, das ist wieder so ein Demo-Dummy. Und erst als ich genauer hingeschaut habe und hier doch mal gewagt habe, mit dem Finger auf dem Display zu touchen, habe ich gesehen, zu drücken, meine ich. zu befingern, ja. Habe ich gesehen, hoppla, das ist ja das echte Display. Ihr werdet es nicht glauben, aber das ist wirklich gestochen scharf, absolut flimmerfrei. Ich habe da sehr empfindliche Augen, absolut flimmerfrei. Und man meint wirklich, man guckt auf ein Blatt Papier. Ja, so wie die Demo-Geräte, ihr wisst vielleicht, was ich meine, wo so einfach so, so farbige Ausdrucke, ja, hinter so einem Plexiglas haben, ja, damit es so aussieht, als ob das Display an ist. Also es ist wirklich phänomenal, das Display. Phänomenal. Genau das Gegenteil von dem Arcus, was ich letzte Woche berichtet habe. Da, das Gerät ist auch sehr, sehr gut, aber das Display ist furchtbar. Ja, und das hier ist das krasse Gegenteil. Das Display ist wirklich phänomenal gut. Das 7 Zoll Tablet, wie gesagt. Und die Geschwindigkeit ist super toll, ja. Ich habe es allerdings mit 4.03 getestet, also es war noch Ice Cream Sandwich drauf, nicht Jelly Bean. Ich möchte gar nicht wissen, wie das Teil wahnsinnig abgeht unter Jellybean, da wäre ich wirklich verrückt drauf, das zu sehen. Aber bei Samsung kann es nur ein bisschen dauern, ja, das wisst ihr. Und ich habe auch ein paar vorinstallierte Apps mal ausprobiert, auch die Videoschnitt-App. Läuft wunderbar flüssig alles auf diesem Tablet. Das macht richtig Spaß, hat auch deutlich bessere Leistung als das alte Samsung Galaxy Tab 7 Zoll. Und es ist auch wesentlich flacher und sieht richtig schick auch aus. Das ist natürlich Geschmackssache, klar. Gibt es sogar Leute, denen gefällt der weiße Range Rover Evoque nicht. Ja, unglaublich. Das sage ich uns nachher auch noch was zu. Gut, auf jeden Fall, Ersteindruck ist schon mal super gut. Ich werde mich mit dem Gerät noch mal ein bisschen genauer beschäftigen. Und die technischen Daten habe ich ja schon mal gesagt. Dual-Core-Prozessor und so weiter und so weiter. Also ist hier doch sein Geld auf jeden Fall wert. Es ist auch nämlich gar nicht mal so teuer. Das gibt es nämlich schon ab, Moment, da schaue ich mal. Das gibt es ab 225 Euro knapp beim großen Online-Versender. Normalpreis, selbst der wäre noch okay, 439 Euro ohne Vertrag für die 8 GB Wi-Fi-Version. Wird natürlich teurer. Gibt es auch mit 16 GB und 3G. Ja, und so weiter. Also da lohnt sich auf jeden Fall mal ein Blick, weil das Teil ist richtig gut. Also so ein gutes Display habe ich wirklich noch nie bei einem 7 Zoll Tablet gesehen. Ja. Samsung will, weil wir schon gerade bei Samsung sind, haben wir die Kamera, das Galaxy Tab, die wollen trotz Behinderung durch die Konkurrenz weiter die besseren Produkte machen. Das hat der Samsung CEO auch gesagt. Ja. Die Gerichtsverhandlungen werden uns nicht daran hindern, die besseren Produkte herzustellen. Ja. Du musst eigentlich soweit nichts mehr hinzuzufügen. Anzumerken ist nur noch, dass Samsung hier, naja, mit 1 Milliarde Dollar Strafe ganz gut mit leben kann, weil so viel machen die an Umsatz, ja, was nicht, in relativ kurzer Zeit mit den Android-Geräten. Von daher ist es da kein großes Thema. Also wenn man den Markt dermaßen auf den Kopf stellt, dann kann das auch 1 Milliarde kosten. Das wird hier nichts machen. Deswegen ist auch diese recht positive Sicht des Samsung CEO da durchaus zu verstehen, dass er da nicht in Panik verfällt. Dafür gibt es überhaupt gar keinen Grund, denn Samsung, denen geht es wirklich sehr gut hier in dem Bereich und es werden jetzt auch wieder ganz neue Geräte kommen. Samsung hat wieder eine Fülle von Handys angeboten, zu viel übrigens, wie ich wie ich meine, auch das Galaxy Stellar. Also es wird für jeden Bereich was geben, wieder Low-End-Geräte, High-End-Geräte, Samsung Galaxy S3 bleibt natürlich erstmal noch das Flaggschiff, ja. Aber es wird auch Samsung Galaxy S4 wird es auch kommen, ja, das wird passieren und das ist alles schon geplant. Und auch die Tatsache, dass Samsung ein Windows-Handy jetzt auch gezeigt hat auf der IFA, ist kein Grund, irgendwie misstrauisch zu werden. Ja, die Presse frisst das natürlich immer wieder gerne und macht hier, als ob das ein Zeichen wäre. Aber ja, das ist ein Zeichen. Das ist ein Zeichen, dass Samsung auch mit Windows Geld machen würde. Ja. Samsung ist Samsung und es geht hier auch um Samsung-Produkte. Und ein erfolgreiches Windows 8 würde auch bedeuten, noch weniger Marktanteil für Apple. Ja, ganz klar. Und ich glaube, das würde Samsung jetzt nicht weiter stören. Arcos verblüfft allerdings auch auf der IFA schon wieder. Ich hoffe zwar, dass das Display von dem Teil besser ist als das von den Tablets. Weil auch wenn die Tablets so gut sind, ja, uiuiui, hier muss noch gearbeitet werden. Aber ich habe euch ja schon was erzählt über diesen Ouya. diese Gaming-Konsole, die unter Android läuft und die produziert werden soll, $99 soll die kosten. Arcus bringt hier ein Gamepad raus mit einem 1,5 GHz Dual-Core-Prozessor und mit einem schönen integrierten Bildschirm, das wie groß ist der? 7 Zoll, angemessen für so ein Gamepad, ja, mit integrierten Controller, sowohl analog als auch Digitalcontroller und Ice Cream Sandwich soll drauf sein. Es ist schon interessant zu sehen, dass jetzt die Hersteller offenbar erkennen, hey, so eine Android-Spielekonsole ist gar nicht mal schlecht. Während eben die Ouya für den TV gedacht ist, für daheim anzuschließen, ist dieses Gamepad natürlich mobil. Ja. Ich finde die Idee super gut und ich kann nur hoffen, dass das auch so bald herauskommt. Arcus fackelt da auch nicht lange. Die haben immer Ideen und haben auch keine Angst, diese Ideen umzusetzen. Deswegen haben die sich in ihrer Nische auch ziemlich gut gehalten bisher. Die haben jetzt zwar keinen so großen Erfolg wie zum Beispiel Samsung Tablet gemacht, aber die waren einer der ersten, die ein Android Tablet angeboten haben und konnten sich halt immer auch in dieser, sag ich mal, Spezial-Tablet-Nische halten. Wie gesagt, wenn hier die paar kleinen Probleme gelöst werden und hier auf diesem Gamepad ein vernünftiges Display drauf ist, dann sehe ich hier goldene Zeiten anbrechen für dieses Arcus Gamepad. Denn das wird sicherlich auch ein paar Fans, Videospiele-Fans freuen, dass sie jetzt noch mehr Möglichkeit haben, ihre Android-Games richtig zu spielen. Und es gibt ja schon so viele geniale Spiele, die man dann eben da nutzen kann. Und wenn eine intelligente Steuerung über diese Pads möglich ist, statt auf dem Touchscreen, dann kann ich mir vorstellen, was durchaus programmiertechnisch machbar ist, absolut. Aber wenn das hier jetzt gut umgesetzt wird, dann sehe ich hier wirklich eine super Geschichte. Und ja, ich möchte fast sagen, ein HDMI-Anschluss hinten dran für einen großen Fernseher. Und ja, dann hat man noch mal zusätzlich was im Petto, um hier auch der Ouya vielleicht Konkurrenz zu machen. Ja. Ist das nicht schön? Wahnsinn. Übrigens werde ich auch noch hier bei der App der Woche, ja, ist wieder ein Spiel und das ist auch sowas, so ein perfekter Kandidat für dieses Arcus-Pad, würde ich mal sagen. James Bond hingegen, ja, der tut ja nicht so wirklich spielen, ja, also zumindest nicht in den Filmen, ja, der virtuelle Charakter, James Bond. Es gibt nur einen James Bond und das ist nicht Daniel Craig, ja, ist klar. Aber im neuen Bond-Film wird der Hauptcharakter, also James Bond, ein Sony Xperia T nutzen. Ja. In Skyfall wird also dieses Gerät von Sony in den Mittelpunkt rücken. Zusammen übrigens mit dem Range Rover Evoque, ja, der als führerloses Auto, als nicht steuerungsloses, das führerloses Auto durch die Gegend fährt. Ja. Allerdings nur durch Kameratricks natürlich, schade. Und da befindet sich also das Sony Xperia in guter Gesellschaft, sieht edel aus, so wie es sich für ein Bond-Phone gehört, ja, genau wie das Auto. Ja. Also ist richtig schön und ich finde es auch wieder ein guter Marketing-Gag von Sony und es ist auch interessant, dass sich die hier den Platz gesichert haben. Also es ist ja nicht so, dass hier bei den Bond-Filmen die Hersteller nicht in Reihe anstehen, um einen Platz in diesen neuen Bond-Streifen zu kriegen. In Skyfall werden wir dann dieses Sony Xperia T sehen. Ja, hoffentlich nicht, wie es vom Himmel fällt. Es war ein kläglicher Versuch, einen Witz zu machen. Ja, genau. Kläglich, kläglich. Ich hoffe, dass es auch nur ein kläglicher Versuch ist von Huawei mit der Emotions UI auf dem auf ihre Geräte vorzubrechen. Denn neue Geräte, so heißt es, sollen eben eine neue UI haben. Ja, noch eine neue UI. Emotion heißt die, also nach Moto, bläh. Sense, Touch with kommt jetzt auch noch Emotion. Nein. Haben die Hersteller denn nichts dazugelernt von den letzten Gerichtsverhandlungen? Ehrlich? Wirklich? Ich kann es nicht verstehen. Gut. Hier sehe ich schon auf den ersten Blick, das war das Erste, was ich gedacht habe, als ich die Oberfläche gesehen habe. Okay, das wird Krieg mit Microsoft geben. Diese Kacheln von dieses Kachelsystem von Windows 8, da wird Microsoft sicherlich nicht scheuen, davor Huawei bis ins Nirvana zu klagen, wenn ich das so sehe hier. Auch wenn das nur in Form von Widgets sind, die Ähnlichkeit ist halt, sage ich mal, für eine Firma, die eh schon nach Gründen sucht, andere Firmen, die Android benutzen, in den Kundenboden zu klagen, dann warum macht man sowas? Ich verstehe es nicht. Der Sinn ist mir verschlossen. Eine benutzerfreundliche UI sieht auch anders aus. Eine benutzerfreundliche UI heißt Jelly Bean, Stock Jelly Bean. Das ist eine benutzerfreundliche UI. Aber gut, wenn Huawei meint, das wird der nächste Prozess werden, hört auf meine Worte. Ja. Dabei hat Huawei doch einiges Neues, Gutes im Petto, beispielsweise das D1 Quad XL. Und das ist kein fahrbarer Untersatz, sondern tatsächlich ein schönes Handy. Abgebildet wird das hier, würde das noch hier ohne diese Emotion UI, hoffentlich ohne die Emotion UI, kommen und die Leistungsdaten sind interessant, beeindruckend, würde ich mal sagen sogar. 499 Euro soll das kosten. Das sagt den Preis einfach mal vorneweg. Dafür gibt es ein 4,5 Zoll Display und eine 2600 mAh Akku, der 500 Stunden Standby-Zeit haben soll. Was immer das auch heißt, ja. Das weiß man heutzutage nicht mehr, Standby-Zeit, was das wirklich ist. Gibt es ja eigentlich gar nicht mehr so. Und eben ein 1,2 GHz Quad-Core-Prozessor, der K3V2. Das ist eine Eigenentwicklung für Huawei. Und auch wenn ihr jetzt denkt, oh, Huawei, oh, das wird was sein mit diesem Prozessor. Nein, nein, Huawei ist einer der ganz großen Elektronikfirmen in Asien. Wirklich ganz groß. Die Tatsache, dass sie bei uns nicht bekannt sind, heißt nicht, dass die nicht Riesenressourcen haben und sehr wohl die Möglichkeit, eigene Sachen auf die Beine zu stellen. Und 1 Gigabyte RAM, 8 Gigabyte Speicher auf der Platine und eben auch ein Micro SD-Kartenslot. Ja, ein neues Handy mit SD-Kartenslot. Das wird die Befürworter für Micro SD-Karten doch sehr, sehr freuen. Na, die noch nicht alle haben mit der SD-Karte abgeschlossen. Huawei macht hier das noch möglich, dass man sich ganz locker eine 32 GB Karte reinsetzen kann. Wenn die voll ist, setzt man eine andere rein. Ja, oder man nimmt eine nur, wo Musik drauf ist. Ja, und so weiter und so weiter. Also die Möglichkeiten sind da unendlich. Und so soll es eigentlich auch sein. Auf der IFA wurde das jetzt schon vorgeführt. Wie gesagt, beeindruckend. Dolby Mobile Free Sound Enhancement ist ebenfalls vorhanden, sozusagen das Gegenstück zu dem zu diesem Beats Audiosystem. Und 8 Megapixel Kamera mit Dual LED Flash ist auch okay, würde ich mal sagen, sofern hier die Kamera dann auch gute Bilder liefert. Wie gesagt, 8 Megapixel haben ja nicht so viel zu sagen im Endeffekt. Und 499 nochmal der Preis, also auch da kann man echt nicht meckern. Damit aber noch nicht genug. Huawei bringt auch ein MediaPad. Und das ist mir in der letzten Zeit aufgefallen. Der Trend geht tatsächlich zu einem Tastaturdock. Das kann ich nur begrüßen. Denn ich weiß immer noch nicht, wie man produktiv ein Handy in ein Tablet einsetzen soll, ohne dass man vernünftig tippen kann in einer richtigen Tastatur und ein Mauspad, ja, ein Touchpad oder eben eine Maus, weil gerade beim Surfen im Internet, was ja immer gesagt wird, ah ja, das kann man doch super gut machen, ja, spätestens wenn man dann mal kurz was blocken will, dann ist es vorbei ohne Tastatur. Das ist ein Horror. Und das scheinen die Hersteller jetzt zu verstehen. Ich habe eine ganze Armada von Tablets jetzt gesehen, von Asus, verschiedene Transformer-Modelle, neue mit Tastaturdock beispielsweise. Hier dieses Huawei wird jetzt rauskommen, das MediaPad 10. Ja. Und da habe ich auch hier auch einen Link gesetzt, wo ihr ein bisschen mehr erfahren könnt damit. Auch hier 5.1 Dolby Digital Surround Sound, ja, 1080p HD Videos, 8 Megapixel Autofokus Kamera an einem Tablet und eben eine richtige Tastatur mit integriertem Mauspad, nicht Mauspad, Touchpad, ja, für die Maus zu steuern. Also alles wunderbar vorhanden. Wie ihr wisst, ab Ice Cream Sandwich ist ja eine vollständige Tastatur- und Mausunterstützung in Ice Cream Sandwich integriert. Das heißt, wenn ihr es schafft, per USB eine Maus oder eine Tastatur anzuschließen, habt ihr volle Unterstützung durch das Android-Betriebssystem und das aus gutem Grund. Hier hat auch wieder Huawei einiges zu zeigen, denn es ist ein vollwertiges, komplettes Tablet, sieht sogar richtig gut aus. Ja, doch. Und hat Wi-Fi 3G, es wird auch eine 4G LTE-Version geben. Und im September soll das Ganze rauskommen. Der Preis ist noch nicht bekannt gegeben für dieses 1,4 GHz Quad-Core-Prozessorsystem mit 2 GB RAM. Ja, und immerhin 1920 mal 1200 Bildpunkte Auflösung bei 10,1 Zoll. Richtig schön. IPS-Display, was will man mehr? Und der nächste im Bunde, der ein Tablet mit Tastatur anbietet, Lenovo mit dem IdeaPad 2110 ebenfalls. Eine Tastatur und ich finde, das sieht richtig gut aus. Das sieht richtig aus wie ein Laptop, wenn das Tablet angedockt ist oben. Und man kann das auch dann zusammenklappen und so. Finde ich richtig schön. Hier kann man auch wieder sagen, das Beste aus beiden Welten. Wenn man tippen muss, hat man das. Nimmt man das Tastaturdock dazu. Wenn man aber nur mal schnell was gucken will oder eben die Apps nur benutzen will, bei denen man nicht tippen muss, dann kann man das rausnehmen und kann es dann eben ohne Tastatur benutzen. Beispielsweise um was zu lesen, ja, als E-Book-Reader macht man Tastatur ab und dann hat man eben diese gewünschte Tablet-Form dann. Das wird nur $399 kosten. Der Preis steht fest. $100 kostet nochmal das Keyboard extra. Also man kann davon ausgehen, dass 399 € und 100 € das Keyboard kosten wird. 499 € für so einen Laptop-Ersatz ist eigentlich gar nicht mal schlecht. Auch hier kommen technisch ganz gute Sachen rein, bis aufs Display. Das ist natürlich Geschmackssache. Nicht ganz so hochauflösend wie jetzt zum Beispiel das Huawei. Ein 10 Zoll mit 1280 mal 800 Bildpunktauflösung, IPS HD Display und ein 1,5 GHz Dual Core Snapdragon Prozessor, also ein bisschen weniger als jetzt von diesem Huawei. Aber man kann davon ausgehen, dass das Huawei auch vielleicht noch ein Hunderter teurer sein wird als dieses hier. 1 GB RAM, 16 GB interner Speicher, vorne und hinten Kameras, SD-Kartensteckplätze und HDMI-Ausgang sind da fast schon obligatorisch und kommt auch mit Ice Cream Sandwich 4.0. Ja, so Leute, das war's von den News. Jetzt zu den Community-Geschichten. Da habe ich nämlich noch gesehen, das möchte ich auch gern mal weitergeben. Der Ingo hat geschrieben zu dem Thema Apple gegen Samsung. Zum Thema Fallobst versus Samsung kann ich nur sagen, dass hier nationale Interessen der USA vertreten wurden. Kurz, knapp und bündig. Und das ist ja auch das, was ich schon angedeutet habe, was ich befürchte, dass da auch mit bei der Jury eine Rolle spielt, weil eben ja die Jury, wenn es dann, wenn eben das Fachwissen aussetzt, ja, dann geht eben der patriotische Gedanke an und dann hat halt eben eine koreanische Firma da recht schlechte Karten. Thilo hat noch geschrieben, und zwar, dass es hier, Moment, ich gucke mir das gerade an, da schreibt er nämlich bezüglich Nexus 7. Hier wollte ich eigentlich mit der Erste sein, der eins hat, doch es ist leider genau in meinem Urlaub rausgekommen. Und im Urlaub und im Ausland kann man es sich nicht mal anschauen. Gott sei Dank, denn nun sind wieder die ganzen Gerüchte bezüglich einer 3G-Version aufgetaucht. Die würde ich auf jeden Fall bevorzugen. Geld ist dabei völlig nebensächlich. Weil viele immer gleich malen, dass es dann gleich ein paar Euro mehr kosten würde. Aktuell sehe ich wieder, dass eine ernsthafte Nutzung ohne 3G keinen Sinn macht. Mit WLAN-Hotspot ist das Handy nach 3 Stunden spätestens leer. Im Urlaub oder im Sommer unterwegs sind 3 Stunden aber gar nichts. Dann lieber ein paar Euro für einen zweiten Vertrag abstellen. 1 GB habe ich sogar schon für 8 € gesehen. Oder einfach eine zweite SIM bei einem eigenen Provider bestellen. So braucht man gar nichts weiter zu zahlen. Meine beiden Extra-SIMs habe ich übrigens für 0 € bekommen. Mit ein wenig Verhandlungen und Glück ist das manchmal machbar. Einzig und allein die Weitergabe per Bluetooth macht doch halbwegs Sinn, da sie sehr viel weniger Akku verbraucht und im Idle so gut wie gar nichts. Leider klappt es bei 2 Kollegen nicht zu 100% zuverlässig mit dem Nexus 7. Okay, ja, das ist natürlich ein hin und her immer, ne? Mit diesem WLAN muss man das haben am Tablet. Also ich habe das Samsung Galaxy Tab 7 Original und habe keine 3G-Karte drin. Ja. Für Sachen, die ich wirklich mobil machen muss, habe ich das Handy. 3 Stunden Hotspot kann ich nicht bestätigen. Also ich habe da wesentlich länger einen WLAN-Hotspot, der ja auch nicht immer aktiv sein muss, sondern nur, wenn man das Tablet benutzt. Ja. Und da komme ich also schon etliche Stunden mehr mit zurecht. Mit meinem Zusatzakku kriege ich da einen ganzen Tag mit fast rum. Ja. Und das ist also kein Problem. Also ich sehe da jetzt nicht unbedingt diese Schwierigkeit für die kurzen Sachen, die man mit dem Tablet eben da reingeht, jedenfalls für jetzt meine Anwendung beispielsweise. Ich würde die paar Euro lieber sparen und mir die WLAN-Version holen, weil, ja, wie gesagt, ich habe da eigentlich keinen Bedarf dafür beim Tablet. Für die mobilen Dienste werden hauptsächlich dann eben über das Handy genutzt. Einchecken muss ich nicht im Tablet. Ja, und ich laufe auch nicht in der Stadt rum mit dem Tablet und halte mir das vors Gesicht, um hier, was weiß ich, Augmented Reality zu nutzen. Wenn ich sowas mache, dann mit dem Handy das schon auffällig genug. Okay, das war einmal das. Dann gibt's noch einen App-Tipp vom. Ja, gucke ich mal, dass ich das nicht hier falsch jemand falsch zuschreibe. Das will ich ja nicht. Der Alexander, der hat nämlich geschrieben, ich habe eine App-Empfehlung für alle, die gelegentlich die Facebook-App nutzen wollen, um unterwegs Bilder hochzuladen, aber die App nicht dauerhaft installiert haben wollen. App Quarantine. Damit lassen sich Apps einfrieren und bei Bedarf wieder freischalten. Dies geht auch recht schnell über ein Widget für die entsprechende App, aber ich fürchte, es geht nur auf gerouteten Geräten. Also, das ist tatsächlich richtig. Danke, Alexander, für den Hinweis. Die App Quarantine, das ist tatsächlich nur geroutet zu nutzen. Und die Bedienung ist natürlich ganz, ganz toll, weil man es eben per Klick sozusagen ohne viel Aufwand ein- und ausschalten kann, so eine App. Übrigens hat das jetzt nicht speziell was mit Facebook zu tun, sondern es geht auch mit anderen Apps, die eben oftmals im Hintergrund was, sage ich mal, an Ressourcen fressen. Ich habe es ja gerade eben schon mal gesagt, beispielsweise der Amazon App Store, ja, oder andere Apps. Und die möchte man halt nicht immer im Hintergrund laufen haben. Auch sicherheitstechnisch kann man da sagen, naja gut, wenn man eine App installiert, bei der man nicht so hundertprozentig vertraut, was man eigentlich dann auch nicht installieren sollte, aber mit App Quarantine kann man die dann eben abschalten. Es gibt allerdings eine Möglichkeit, ab Ice Cream Sandwich das auch ohne zusätzliche Software zu tun und ohne geroutetes Handy. Allerdings leider nur für Applikationen, die vom System her installiert sind, also beispielsweise die Mail-App. Also ich meine jetzt nicht die Gmail-App, sondern die normale Mail-App nutzt die bei neuen. Also die kann zum Beispiel dann disabled werden, wenn man sie nicht braucht. Oder wer zum Beispiel Google Currents nicht nutzen will, der kann auch Google Currents disablen und damit wird das auch am Anfang nicht mehr beim Start eventuell in den Speicher geladen. Oder verbraucht irgendwie anders Ressourcen. Allerdings halt leider nur, wie gesagt, für System-Apps. Und zwar, wenn dort also wenn das funktioniert mit dem Disablen, dann ist statt dem Uninstall-Button, ist dort dann eben Disable zu lesen auf diesem Button. Leider, leider eben nur so. Deswegen, also App Quarantine natürlich, wenn man alle Apps, die man installiert hat, hier quasi in Quarantäne setzen will, so dass sie nicht gestartet werden, aber leider eben das Disable nur für die System Applikation. Aber immerhin. Gut, dann geht es weiter mit der App der Woche, bevor wir zum Schluss kommen. Und die App der Woche heißt Gangster Rio, City of Saints. Ja, nee, wirklich, heißt wirklich so, allerdings Rio nicht mit Y, sondern mit I geschrieben. Gangster Rio, es geht also um die Stadt, ja, City of Saints. Und das ist, ich sag's mal so, ein GTA-Klon, GTA 3-Klon. Der sieht aber recht gut aus, muss ich sagen. Also für eine mobile Version richtig schön, macht gut Spaß. Was mich sehr gewundert hat, positiv, die Steuerung ist besser, als ich gedacht habe. Ja, also ich habe gedacht, das wird so nix. Ich kann mir das nicht vorstellen, auf einem Handy so ein Spiel zu machen und Joystick. Aber es funktioniert. Es funktioniert doch ganz gut. Haben die Entwickler recht gut hinbekommen und es macht Spaß. Man kann verschiedene Controller-Einstellungen auch wählen. Ich habe jetzt zum Beispiel die genommen, bei der unten ein kleines Lenkrad eingeblendet wird beim Fahren und ein Joystick beim Laufen und auf der rechten Seite dann die Pedale Gas und Bremse. Wie gesagt, man kann dann noch verschiedene andere Optionen einstellen, dass man dann anders steuern kann. Und damit fahre ich jetzt eigentlich ganz gut. Die Physik ist ganz okay beim Autofahren. Manchmal ja, verhält sich das Auto vielleicht nicht 100% so, wie jetzt, wenn man das verwöhnt ist bei GTA. Aber trotzdem ist so gut, dass es immer noch ein richtig schönes Fahrgefühl aufkommt. Und auch das Zielen und so auf die Gegner ist gut gelöst worden. Auch hier gibt es so ein Log-System, ähnlich wie man es eben bei GTA kennt. Und es macht schon Laune. Also bei GTA meine ich jetzt immer die Konsolenversion, nicht die Handyversion, weil die konnte ich nämlich bis dato noch nicht anschauen. GTA, das Original GTA 3 für Android funktioniert nämlich nur auf einer Handvoll Geräte. Anders dagegen, ja, Gangster Rio, die zeigen nämlich, dass es geht, dass man auch auf einer breiten Basis von Geräte von Android-Geräten das zum Laufen kriegt. Das läuft zum Beispiel wunderbar auf meinem Galaxy Tab 7 ohne schwarzer Rand oder ähnliches am Bildschirm. Richtig gut. Und auch auf dem Galaxy Nexus S. Selbst auf dem Galaxy Tab ist die Ausführungsgeschwindigkeit durchaus okay. Also da kann man nichts sagen. Ab und zu gibt es mal ein paar Slowdowns, ja, wenn im Hintergrund das Tablet irgendwas gerade anfängt abzugleichen oder so oder was hochzuladen, dann gibt es mal einen Ruckler. Aber ansonsten muss ich sagen, ist es richtig gut. Also macht richtig Laune und da will ich jetzt auch gleich wieder rangehen am Podcast. Ja. Deswegen absolut meine App der Woche. Schaut's euch mal an. Link ist wie immer im Begleittext zu finden, ja, und dann sind wir auch schon wieder am Ende vom Uncast 112. Und wenn ihr Fragen, Informationen, Anregungen, Kritik oder auch eigene Beiträge habt, die ihr loswerden möchtet, die ihr mir schicken möchtet, macht das. Unter Google Plus, Ancast oder per E-Mail rio@thenetcast.com und dort bitte Rio mit Y schreiben, nicht mit I. Das kommt sonst nicht, mich nicht an. Nach Rio sollen die Mails nicht. Und die ganzen Links, die ich eben schon angesprochen habe, findet ihr unter ancast.thenetcast.com und immer an die Mehrzahl denken, thenetcast.com. Und dann bleibt mir nichts weiter, als euch eine schöne Woche zu wünschen. Haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!